Abschnitt 8 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Wittow. Abschnitt 8. Der Karfreitag. Lingen, 1748. Der Heiland schläft den Todesschlaf im Grabe, der er den Tod durch seinen Tod erschlug. Was war so sehr, als Leben seine Gabe, von ihm erweckt, erlebten Tode genug. Ihn letzt nun über alle Jammer, womit ihn Gottes Härte traf, in seiner Totenkammer, der schwer errungene Schlaf. O wache Freund, an diesem Elendstage, ich rücke dir die Marterszenen an. Sieh, welch ein Mensch von Haupt zu Füße plage, wie Gott noch nie Geschöpfe sahen. Hier lass uns seine Mühe denken, wo Mitleid, ja wie Lust erfreut, aus Liebe sich zu kränken, ergötzt die Dankbarkeit. Er war, wie klug und wie verächtlich, von Pracht entfernt und huld sein Königreich, der Unschuld und dem Rechte treu bedächtlich, nur sich allein an Kraft und Schwäche gleich. Zu gründlich hat er, zu entrüsten, nicht oft gelacht, nicht oft geweint, entfernt von allen Lüsten und doch so menschenfreund. Und konnten dem ein Unheil fromme stiften, die Priester, ach, ergrimmte sein Bemühen, sie priesen ihn, nur stolz auf alte Schriften, und als er kam, erwürgten Priester ihn. Zu schwer der Heuchelei geworden, ertrug er ihre Tücke nicht, ihn riss der Segensorden ins ärgste Blutgericht. Wie hat er nicht, wie vielerlei gelitten, er, dessen Herz die feinste Liebe war, das schwächste Rohr, das wütende bestritten, dem Schönheit Hass und Güte Neid gebar. Wer wollte grobe Leute fragen, um bitterer Übel Unterschied, vor allen misst die Plagen das zärtliche Gemüt. So sanft wie Gott, gefühlig gleich den Engeln, zum Helfen da, von Eigenliebe fern, belud er sich mit unserer aller Mängeln, und das so frei, so peinlich und so gern. Er stöhnte für der Feinde Sache, die quälten ihn, er liebte sie, und hörte keine Rache, so litt der Beste nie. Er ging bedrängt der großen Not entgegen und Schritt auf Schritt durch stach in die Gefahr und alles schlug auf ihn mit Kains Schlägen, wo Frevel, Recht und jeder Scherge war. Verhöhnung stieg durch schwarze Freuden, gehoben ihm am Kreuze nach. Er schmeckte seine Leiden und fühlte seine Schmach. Da hing er nun, ein Fluch am Sklavenholze, dies sah sein Feind, der alte Drache saß, wie sich auch der mit ausgestrecktem Stolze, nur Furcht ist schlau, das Äußerste vermaß. Umzüngelte die Hängerwunden und gab im Rasen Stich auf Stich, er hat es wohl empfunden, doch er bequemte sich. Den Menschen oft zerreißen große Schmerzen, die mancher ganz doch in Geduld erträgt, was die Geduld von allen Menschenherzen, die diese Welt erwartet, nährte, hegt. Vereinigt alle die vorhanden, wie groß und nicht ertragen kann, das hat er ausgestanden, der jammervolle Mann. Und alle Pein, die knirschend manche dulden, wer misst die Pein, die Folterwitz entdeckt, und Angst auf Angst, und ohne zu verschulden, die wurden ihm im Grimme zugeschreckt. Geschöpfe können Pein ertragen, doch Angst und ohne Zuversicht, er will dem Kelch entsagen, er aber tut es nicht. Er trank ihn aus, kein Tropfen ging zu Boden, und alles Gift der Sünde fuhr in ihn, so mancherlei, so fürchterliche Toden wetteiferten um seine Schwäche kühn, wie die durch seine Seele wühlen, das war der Rachemeisterstreich. Wer kann im Tode fühlen? Er stirbt und fühlt zugleich. Die Pein, die Furcht, den Tod durch alle Glieder, so stirbt er ihn und keiner mehr als er. Ihm drückt die Nacht die matten Augenlider, die Todesnacht, wie finster und wie schwer. O möchten eitle Spötteraugen, die täuscht der Star der Lüfte noch, ihn so zu sehen taugen, das Stärkste tränte doch. Was fruchtet es, dem Stolze nachzuflüchten, der schadenfroh die Zweifelsstraße geht? Wer könnte wohl der Not dies Wort erdichten, aus Gott ein Mensch zertreten und erhöht? Der Witz entstrauchelt echter Ehre und hält der innern Schande still, ihn schreckt am Ende Leere, die seine Ruhe will. Ach, alle seufzt um wunderbare Güte, der wohl voraus sein Feind bedürftig ist. Sie führt auch ihm der Hunger zu Gemüte, den mildert er mit schnöder Argelist. Noch kann er eigne Schwäche sehen, das allerdeutlichste Gesicht, er muss um Hilfe flehen und will der Hilfe nicht. Umleuchte sie, Gesalbter, deine Feinde, und sei wie sonst an Güte wunderbar, und strahle mir und strahle meinem Freunde, der immer Freund der sanften Liebe war. Und lass uns nimmer so gebärden, wie Witz von Hochmut eingespannt, und freudig inne werden, dich lieben sei Verstand. Ende von Abschnitt 8.